Die schöne Marie von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die schöne Marie. Eine Möwe flog um das Achterdeck und schrie und schrie und schrie. Kord Korzen war es, als wenn sie rief: Marie, Marie, Marie. Kord Korzen drehte das Steuerrad in der breiten, braunen Hand, und er dachte an die schöne Marie, und sein Herz ihm stille stand. Und er dachte daran, wie gespart und gespart, und gespart er Jahr für Jahr, und alles um die schöne Marie mit dem blonden Ringelhaar. Die andern vertaten die Löhnung an Land, bei Weibern und bei Wein. Kord Korzen gedachte der schönen Marie, hielt Leib und Lippen rein. Und dann kam der Brief über Land und Meer, Kord Korzens Seele schrie, und er dachte, wo er ging und stand: Marie, Marie, Marie. Und er aß nicht mehr und er schlief nicht mehr und vertrank die Löhnung an Land. Und er dachte an die schöne Marie, am Griffe des Messers die Hand. Und er kam nach Haus und er ging zum Tanz und trank und prahlte und schrie. Und er rief Tim Tatje ein Schimpfwort zu, dem Manne der schönen Marie. Tim Tatje schlug zu und Kord Korzen zog blank und die Weiber umkreischten sie. Und das Messer war rot und Tim Tatje war tot und es weinte die schöne Marie. Eine Möwe flog an dem Deich entlang und schrie und schrie und schrie. Kord Korzen war es, als wenn sie rief: Marie, Marie, Marie. Ende von Die schöne Marie.